Happy New Year. Frohes neues Jahr. It's so nice to see people I don't know here. It's great. Es ist so schön, Menschen zu sehen, die ich noch nicht kenne. Das ist großartig. Walk around and look around and I think I don't know them. I don't know them. I don't know them. Ich schaue mich hier um und denke mir, ich kenne die Person nicht, dann die Person nicht, dann die Person nicht. You are very welcome. I hope you feel at home. Ihr seid herzlich willkommen hier. And if you're from the church, make an effort to reach out to people you don't know. Just say hi to them, where they're from. Also wenn du zur Gemeinde gehörst, dann bitte lern neue Leute kennen. I like what Sam was saying. Ich mag das, was Sam gesagt hat. Iisus mi-a spus să cumpăr asta pentru tine. Că te iubește. How many people understand what that means? Wie viele Leute haben das jetzt verstanden? How many people, right? One, how many, and no one else? Noch jemand? Two. Iisus mi-a spus să cumpăr asta pentru tine. Că te iubește. It means, I bought this for you because Jesus told me to, because he loves you. Das heißt, ich habe das für dich gekauft, weil Jesus mir das gesagt hat und er dich liebt. And these people who sell the Augustine, diese Menschen, die diese Augustin-Zeitungen verkaufen, the perfect opportunity to show the love of Christ to somebody. Das sind eine perfekte Gelegenheit, um jemanden die Liebe Christi weiterzuzeigen. You can buy them a sandwich. Kauf ihnen einen Bäcker. You can buy them a bag of groceries. Oder einen Sack voller Einkäufe. And you can memorize this. Und du kannst das auswendig lernen. Iisus mi-a spus. It rhymes. Iisus mi-a spus. Es reimt sich sogar. Să cumpăr asta pentru tine. You can write it down. Ask someone who speaks Romanian to write it out for you. Memorize it. Also du kannst dir das von jemandem, der Rumänisch spricht, aufschreiben lassen und es auswendig lernen. And you'll be a happier person. Und du wirst eine glücklichere Person you'll sein. Be blessed more than they will. Und du wirst mehr gesegnet and sein als sie. I've seen people cry at the Billa. Und ich habe Menschen von Billa weinend gesehen deswegen. Okay, this is our first service in 2014. Das ist unser erster Gottesdienst im Jahr 2014. The big question for me is, und die große Frage für mich ist, will Jesus return this year? Wird Jesus dieses Jahr wiederkommen? This year is closer than any other year. Dieses Jahr ist es schon näher als jedes vorhergegangene Jahr. The chances are higher than any other year before. Und die Chance dafür ist größer als noch all die Jahre davor. Halea, were you in the service this morning? Halea, warst du in der No, I thought she had to be in the service this morning. Ich habe mir gedacht, sie musste dort sein in der Früh. You'll come. I just that song You'll Come is all about tonight. Also dieses Lied, das You Will Come, darum geht's in der Botschaft heute Abend. You'll come. Right? Yeah, the Spirit of God, right? Yeah. Heiliger Geist. Jesus is going to come back someday. Jesus wird wiederkommen eines Tages. It might be before I finish this message tonight. Es kann sein, bevor ich mit der Botschaft fertig bin heute Abend. And we're gone. This is what I want to talk about. Und darüber will ich heute reden. The imminent return of Jesus. Diese unabänderliche Rückkehr Jesu. It means he will come unannounced. Das heißt, er wird ohne Ankündigung kommen. The Bible says he will come like a thief in the night. Die Bibel sagt, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. It says as in the days of Noah. Das heißt, so wie in den Tagen von Noah. So it will be when Jesus returns. So wird es auch sein, wenn Jesus zurückkommt. They were eating and drinking, getting married and just living life normally. Sie haben gegessen, getrunken, sie haben geheiratet und das Leben normal weitergelebt. Until the day that Noah entered the ark. Bis zu dem Tag hin, wo Noah in die Arche hineinging. And he came like a thief in the night. Und es kam wie ein Dieb in der Nacht. And so it will be with us. So wird es auch mit uns sein. Jesus said, no one knows the day or the hour. Jesus hat gesagt, niemand kennt den Tag oder die Stunde. If you go on the internet, everybody's trying to figure it out. Wenn du dir die Sachen dann im Internet anschaust, dann siehst du, dass alle probieren, das herauszufinden. But Jesus said, no one knows. Aber Jesus hat gesagt, niemand weiß es. It can be this year. Es kann dieses Jahr sein. It can be in 200 years. Es kann aber auch in 200 Jahren sein. Nobody knows. Niemand weiß es. We anticipate, we look for the seasons. Wir erwarten es und wir schauen uns die Zeiten an. We look for the signs. Wir beachten die Zeichen. We get encouraged. Und wir werden ermutigt. Maybe. Vielleicht. And even if he doesn't come in my lifetime, und auch wenn er nicht zu meiner Lebenszeit kommt, I will be happy that I lived every day of my lifetime as though he could come today. Dann bin ich trotzdem froh, dass ich jeden Tag meines Lebens so verbracht habe, als ob er heute kommen könnte. I want to live this year as though he's coming this year. Ich möchte dieses Jahr so leben, als ob er dieses Jahr kommen würde. Will I stop working in the cellar? Werde ich aufhören, im Keller zu arbeiten? Not at all. Nicht, nein. All the more. Umso mehr. Because maybe he doesn't come. Weil vielleicht kommt er nicht. And we'll need the cellar. Und wir brauchen den Keller. Because the church is like the ark. Weil diese Gemeinde ist wie die Arche. I'm telling you, the most effective way we can reach the world. Ich sage euch, die effektivste Art und Weise, wie wir die Welt erreichen können, is to be a living, vibrant community of believers. Ist eine lebendige, vibrierende Gemeinschaft von Gläubigen zu sein. When people visit, wenn Menschen uns besuchen, they should be amazed. Dann sollen sie erstaunt sein. When they meet you and me, they should see something they don't see out there. Wenn sie dich oder mich sehen, dann sollen sie etwas in uns sehen, was sie draußen in der Welt nicht sehen. I want you to see a video now. Ich möchte euch gerne ein Video zeigen. And it's all about an unannounced coming. Und es geht immer um dieses nicht angekündigte Kommen. And I want you to see it as kind of a picture of Jesus coming back. Und ich möchte, dass ihr das als Bild seht, so wie Jesus wiederkommen wird. The expressions you'll see on people's faces are probably the same ones that we'll have when he comes back. Der Ausdruck, den die Menschen im Gesicht haben, wird wahrscheinlich ein ähnlicher sein, wie wir ihn haben werden, wenn er wiederkommt. And the feelings and the emotions that they have. Und die Gefühle und die Emotionen, die sie haben, we will surely have. Werden wir sicherlich auch haben. And this clip is about US soldiers coming back from war. Und in diesem Clip geht es um US-Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen. Iraq and Afghanistan. Aus dem Irak und Afghanistan. And they are coming home unannounced to their families. Und sie kommen nach Hause unangekündigt zu ihren Familien. It's so awesome. Und es ist so großartig. So let's watch this. Lasst uns das anschauen. How are you gonna feel when Jesus comes back? Wie wirst du dich fühlen, wenn Jesus zurückkommt? When he comes and the Bible says he will come in the clouds of the air. Die Bibel sagt, dass er kommt aus den Wolken des Himmels wieder. Trumpet sound. Mit einem Posaunenschall. And we which are alive. Und wir haben unser Leben bis dahin gelebt. We'll say this, the dead in Christ will rise first. Also das heißt, dass die Toten in Christus zuerst auferstehen. We which are alive will be transformed in the twinkling of an eye into immortality. Und wir, die wir leben, werden innerhalb eines Augenblicks verwandelt werden und werden ewig. Right. 1 Thessalonians chapter 4 and 1 Corinthians 15. 1. Thessalonicher 4 und 1. Korinther 15. And the believers who are in heaven now don't have physical bodies. Die Gläubigen, die jetzt im Himmel sind, die haben noch keinen physischen Körper. They only have soul bodies. Sie haben nur so eine Seele dort. The resurrection of the dead has not happened yet. Die Auferstehung der Toten ist noch nicht passiert. Because Jesus wants it to happen all at the same time. Weil Jesus will, dass es alles zur selben Zeit geschieht. So when he comes back, wenn er zurückkommt, they come with him in the clouds of the air. Dann kommen sie mit ihm in den Wolken im Himmel. The dead in Christ will receive their bodies first. That means the people who are with him will receive a new body. Die Toten in Christus werden den Körper zuerst empfangen. Das heißt, sie bekommen einen neuen Körper. We which are alive will be transformed in a twinkling of an eye. Und wir, die wir leben, werden in einem Augenblick verändert werden. We'll meet the Lord in the air. Und werden den Herrn in der Luft begegnen. As to what happens after that. Was danach passiert, is debated. Darüber wird diskutiert. Whether we go to heaven with him, ob wir in den Himmel kommen mit ihm, for 7 years, für 7 Jahre, or 3.5 years, oder 3.5 Jahre, or whether we come right back to straight to the earth, oder ob wir gleich danach wieder zurück auf die Erde kommen, is a discussion that's very well known. Das ist eine sehr bekannte Diskussion. But I would like to just talk about this a little bit. Und ich möchte darüber reden, to get us excited. Damit wir aufgeregt werden. It doesn't matter if you're right about the details of his coming. Es ist egal, ob du recht hast, was die Details seines Kommens angeht. It matters whether you're ready. Es geht darum, ob du bereit bist. Someone can be right. Jemand kann recht haben. And not ready. Aber nicht bereit sein dafür. And someone can be wrong. Und jemand kann falsch darin and sein. Completely ready. Aber kann bereit dafür sein. The issue is to be ready. Und das Thema ist, dass man bereit ist. Let's start with slide 1. Actually, let's start with slide 20. Was fangen wir bei Folie 20 an? This is 1 John chapter 2 verse 28. Das ist 1. Johannes 2 Kapitel Vers 28. Now little children abide in him. Und nun Kinder bleibet in ihm. So that when he appears. Auf das, wenn er geoffenbart werden wird. When he appears in the clouds of the air for the church. Wenn er kommt aus den Wolken des Himmels für seine Gemeinde. And the trumpet sounds. Beim Posaunenschall. And the church is taken. Und die Gemeinde entrückt wird. We may have confidence and not shrink away from him in shame at his coming. Damit wir dann Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Can you imagine if some of these soldiers came home and found their wives with a boyfriend? Kannst du dir vorstellen, wie das gewesen wäre für einige Soldaten, wenn sie nach Hause kommen und sie finden ihre Frau zusammen mit ihrem Geliebten? What shame there would be. Wie viel Schande da wäre. For this woman. Für die Frau. Or this husband whose wife was over in Afghanistan. Oder für den Ehemann, dessen Frau in Afghanistan war. Jesus is our husband, our lover. Jesus ist unser Ehemann und unser Geliebter. He says, don't love the world, don't give your heart to the world. Er sagt, lieb nicht die Welt, schenk dein Herz nicht der Welt. You're in the world, but you're not of the world. Du bist zwar in der Welt, aber du bist nicht von der Welt. What a sad thing that he would appear suddenly. We would hear this sound of a trumpet. Wie traurig wäre das, wenn er plötzlich auftaucht und wir hören diesen Posaunenschall. One of those Jewish horns. What are they called again? The shofar. A shofar. Also wenn wir dieses jüdische Shofar-Horn hören. Suddenly we hear it and we think someone's playing with a shofar out on the terrace. And also wir hören dieses Geräusch und wir denken, irgend auf der Terrasse spielt dieses Shofar. It's like, where is that coming from? Is that from outside? And we think, woher kommt das? Kommt das von draußen? Is this it? It's like, everybody ready? We're gone. Und sagst du, nein, das ist es jetzt. Sie sind alle bereit und du bist weg. And suddenly we are in his presence. Und auf einmal sind wir in seiner Gegenwart. Unannounced, we're in his presence. Ohne Ankündigung. Like a thief in the night, it just happened. Wie ein Dieb in der Nacht, es passiert einfach. And suddenly we see what it's all about. Und plötzlich sehen wir, worum es geht. There's Jesus. Da ist Jesus. With billions, an innumerable amount of saints with him. Mit Milliarden oder unzähligen an Heiligen bei ihm. From the past, from the present. Aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart. People we don't know, people we did know. Menschen, die wir nicht kennen und Menschen, die wir gekannt haben. With grandparents and all kinds of people that we knew. Wir sind vereint wieder mit Großeltern und allen möglichen Leuten, die wir and kennen. We realize, gekannt haben. This is what it's all about. Und wir erkennen, darum ging es die ganze Zeit. And in a second of time, we will reflect on what we were doing back on the earth. Innerhalb einer kurzen Zeit gehen wir oder erinnern wir uns nochmal daran, was wir gemacht haben auf der Erde. And whether our life was in sync with the purpose of God. Und ob unser Leben synchron dem war, was Gott für uns vorhatte. Did we live a life of worship? Haben wir ein Leben der Anbetung gelebt? Fellowship? Der Gemeinschaft? Discipleship? Der Jüngerschaft? Did we have ministry? Haben wir gedient? Did we live for missions? Haben wir für die Mission gelebt? Some sort? Zu einem gewissen Grad? Missions for children or whatever kind of mission. Mission für Kinder oder egal welche Art von Mission. I'm telling you, when we see him, when we get up there in the clouds. Ich sage dir, wenn wir ihn sehen, wenn wir in die Wolken hinaufsteigen, the happiest things that you will remember, das sind dann die schönsten oder fröhlichsten Erinnerungen, die du hast, is buying someone at the Billa a sandwich. Ist, dass du jemanden vor dem Billa ein Wecker gekauft hast. Jesus said, if you give a cup of cold water to somebody in my name, Jesus sagt, wenn du jemandem nur ein Glas Wasser gibst in meinem Namen, I will reward you. Dann werde ich dich dafür belohnen. And it's not about the reward, it means that God is so happy that you did it. Es geht nicht um die Belohnung, es bedeutet nur, dass Gott so froh ist darüber, dass du das gemacht hast. He wants to reward you for it. He's so happy. Dass er dich deswegen belohnen will. And so we want to anticipate the Lord's coming. Und deswegen wollen wir Gott Jesus kommen erwarten. Does it mean if I'm in medical school, I shouldn't study hard? Es bedeutet nicht, dass ich jetzt nicht Medizin studieren soll oder einfach nur hart lernen soll. Does it mean if I'm looking at a piece of property, I want to buy it and build a house, maybe I shouldn't? Das bedeutet nicht, dass wenn ich jetzt mir ein Grundstück zulegen will, um darauf ein Haus zu bauen, dass ich sage, nein, ich mache es lieber nicht. Not at all. Das bedeutet es nicht. No idea, wir haben nämlich keine Ahnung, wann er wiederkommen wird. I want to finish the cellar. Ich möchte den Keller fertigstellen. And I don't care if I finish it and on the day I finish it, he comes. Und es macht mir nichts aus, dass wenn ich den Keller fertigstelle und er an dem Tag, an dem der Keller fertiggestellt ist, kommt. When he comes, I won't care about the cellar anymore. Weil wenn er kommt, dann kümmert mich der Keller nicht mehr. And I will still be happy that I worked and did the work in his name. Weil ich werde dann trotzdem froh sein, dass ich diese Arbeit getan habe und sie in seinem Namen getan habe. Because there's a chance he doesn't come. Weil es gibt nämlich die Möglichkeit, dass er nicht kommt. And we can use the cellar. Und wir den Keller verwenden können. As a part of the ark. Als ein Teil dieser Arche. To bring more people to Christ. Um mehr Menschen zu Christus zu bringen. So we work hard. Deswegen arbeiten wir schwer. We are the best students that we can be. Wir sind die besten Studenten, die wir sein können. But yet we have an eye on the sky. Aber trotzdem blicken wir mit einem Auge hinauf zum Himmel. Let's go to the slide one. Eschatology. Eschatologie. Is eschon, that's the end. Study of the end events. Es kommt von eschon, das bedeutet das Ende und das ist die Studie oder die Lehre der Endzeit. The second coming of Christ being the central event. Dem zweiten Kommen von Christus, das die zentrale, das zentrale Ereignis sein wird. Let's look at the second coming. Schauen wir uns dieses zweite Kommen an. Revelations 19:11. Offenbarung 19, Vers 11. It describes the coming of Jesus back to earth. Es beschreibt das Kommen von Jesus auf die Erde. Now there's two parts to his coming. Es gibt zwei Teile bei seinem Kommen. There's a part where he comes for us. Es gibt diesen Teil, wo er für uns kommt. And there's a part where he comes with us. Und dann gibt es den Teil, wo er mit uns kommt. Whether these are on the same event, ob die beiden im selben Ereignis where he stattfinden, comes for us and then he comes with us, oder ob er einmal für uns kommt und kommt er später mit uns. That's another discussion. I'm not so. I'll talk about it later. Das ist immer eine andere Diskussion. But we are coming with him here. Read aber this. In diesem Vers, da kommen wir mit ihm. No matter which way you see it, everyone agrees we're coming with him. Und egal wie du dazu stehst, jeder stimmt darin überein, dass wir mit ihm kommen. So you are reading a verse about yourself right now. Du liest jetzt einen Vers, bei dem es um dich selbst geht. If you are a believer in Jesus. Wenn du ein Gläubiger an Jesus bist. And I saw heaven open and behold a white horse. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. He who sat on it is called faithful and true. Und der darauf saß, ist genannt treu und wahrhaftig. And in righteousness he judges and wages war. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Now this is what John the Baptist was all upset about. Und deswegen hat sich der Johannes der Täufer aufgeregt. We talked beschwert. About last week. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. He was offended. Er war angegriffen oder beleidigt. Jesus. Von Jesus. Because Jesus wasn't doing anything militarily. Weil Jesus hat nichts Militärisches getan. He sent messengers. Er hat Boten geschickt. Ask him, go ask him if he's really the one. Und hat ihn aufgetragen, hey, frag ihn, ob er wirklich der eine ist. Are you okay, John? Geht's dir gut, Johannes? Ask him if he's the one. Nein, fragt ihn, ob er der eine ist. Why was John so upset? Und warum hat Johannes sich so aufgeregt? Let's go to the next verse. Schauen wir uns den nächsten Vers an. This is a verse that John would have completely been familiar with. Das ist ein Vers, den Johannes der Täufer gut gekannt hat. It's about the Messiah. Darin geht's um den Jesaja. 700 years before John. 700 Jahre vor Johannes. John would have known it. Und Johannes hätte das gewusst. Jesus quoted it about himself. Und Jesus hat diesen Vers über sich selbst zitiert. He read it and he said, "Today this verse is fulfilled in your hearing." Er hat ihnen diesen Vers vorgelesen und gesagt, dieser Vers hat sich heute vor euch erfüllt. It's about Jesus. Und da geht's um Jesus. The Spirit of the Lord is upon me. Der Geist des Herrn, Jahwes, ist auf mir. Because the Lord has anointed me to bring good news to the afflicted. Weil Jahwe mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen. He has sent me to bind up the brokenhearted. Weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Next slide. To proclaim liberty to the captives. Um Freiheit auszurufen den Gefangenen and freedom to the prisoners, und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, to proclaim the favorable year of the Lord, um auszurufen das Jahr der Annehmung Jahwes. That's all about grace. Da geht's nur um die Gnade. Jesus was the friend of sinners. Jesus war der Freund von Sündern. And und the day of vengeance of our God. Und den Tag der Rache unseres Gottes. John was very familiar with this. Johannes war dieser Vers sehr vertraut. What John didn't know, was Johannes nicht gewusst hat, no one else knew. Ist doch etwas, was niemand sonst wusste. That the word and, dass dieses Wort und represented at least 2000 years. Mindestens für 2000 Jahre stehen. Nobody knew that except God. Niemand hat das gewusst, außer Gott. Nobody knew Jesus was coming twice. Niemand hat gewusst, dass Jesus zweimal kommen würde. The second time he would come, he would fulfill this, the second part of the verse. Und beim zweiten Kommen wird er den zweiten Teil dieses Verses erfüllen. Now when we read Revelations, we see that the second part of this prophecy is being fulfilled. Wenn wir jetzt die Offenbarung lesen, dann sehen wir, wie dieser zweite Teil des Verses erfüllt werden wird. Let's go to slide 5. Back to Revelations 19. His eyes are a flame of fire. Also nochmal zurück zur Offenbarung 19, Vers 12. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. And on his head are many diadems. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Not a crown of thorns this time. Diesmal keine Dornenkrone. But a crown of jewels. Sondern eine Krone voll mit Juwelen. And he has a name written on him, und er trägt einen Namen geschrieben, which no one except him knows, den niemand kennt als nur er selbst. He is clothed with a robe dipped in blood, und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewande. And his name is called the Word of God. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Verse 14. Vers 14. And the armies which are in heaven. Und die Kriegsheere, die in den Himmeln sind. That's us. Das sind wir. We will be there by the time this happens. Wir werden dabei sein, wenn das passiert. One way or another. Auf die eine oder andere Weise. Either we die first or we're raptured with Christ into heaven. Ob wir vorher sterben oder entrückt werden. We are reading about ourselves here. Hier lesen wir über uns selbst. The armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following him on white horses. Die Kriegsheere, die in den Himmeln sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. That's why I'm convinced there's going to be dogs in heaven. Deswegen glaube ich, dass es Hunde im Himmel geben wird. We'll have pets. I mean, we have white horses, right? I mean, what also, are they? Wir werden Haustiere haben, im Himmel gibt es doch weiße Pferde. Are these things plastic on rollers or what? Sind das Plastikpferde oder so Pferde auf so Rollern montiert? These are real horses. Das sind wahre Pferde. And heaven will come to earth. Und der Himmel wird auf die Erde kommen. We're not going to heaven is going to be on earth. Also der Himmel wird auf die Erde kommen. We're going to spend eternity on the new earth. Wir werden die Ewigkeit auf der neuen Erde verbringen. We're going to be looking at our hands and fingers and fingernails. Wir werden unsere Hände, unsere Finger und unsere Fingernägel anschauen. And breathing and living here and und Luft atmen it's going to be und hier everything. Leben. Vegetation and animals and all kinds of cool stuff. Und es wird hier alles geben, die Vegetation, and Tiere und alle möglichen coolen Sachen. White horses. Und weiße Pferde. Wow, it's cool. I mean, it's cool. Exciting. Das ist aufregend. Next verse. Nächster Vers. From his mouth came a sharp sword, so that with it he may strike the nations. Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes Schwert, auf das er damit die Nationen schlage. John the Baptist said, Messiah is here. Johannes der Täufer hat gesagt, der Messias ist da. He's got a stick in his hand. Er hat einen Stab in seiner Hand. He's going to pound the threshing floor. Und er wird das Getreide dreschen. He's got an axe and he's going to put the axe to the root. Und er hat eine Axt und die schlägt er gegen die Wurzeln. And it's being fulfilled in Revelations 19. Und das wird erfüllt in Offenbarung 19. This has not happened yet. Das ist noch nicht passiert. Jesus is going to come back and he's going to put an end to all the people who are being tortured and in prisons around the world. Also Jesus wird wiederkommen und dem ein Ende setzen, allen Menschen, die gefoltert und eingesperrt werden in Gefängnissen auf der ganzen Welt. He's going to put an end to all these people sold into prostitution every year into Europe. Er wird dem ein Ende setzen, all den Menschen, die in die Prostitution verkauft werden in ganz Europa. All the orphans. All die Waisen. Or the homeless. All die Obdachlosen. All the people who are starving. All die Menschen, die verhungern. All the people who are weeping. All die Menschen, die weinen. He is going to strike the nations. Er wird die Nationen schlagen. All the corruption that goes on. Die gesamte Korruption, die da einhergeht. Destroys the economy for everybody. Die Wirtschaft für alle Menschen zerstört. He's going to strike it down. Er wird es niederschlagen. And he will rule them with a rod of iron. Und er wird sie weiden mit einer eisernen Rute. He treads the winepress of his fierce wrath of God. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes. The Almighty. Des Allmächtigen. Next verse. And on his robe and on his thigh he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. There's no surprise who we're talking about. Es ist keine Überraschung, über wen wir da reden. This is Jesus. Das ist Jesus. This is sweet Jesus. Das ist das süße Jesus. Who held children in his arms. Der die Kinder in seine Arme genommen hat. And said, let the children come unto me. Er hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. This is the same Jesus. Das ist dasselbe Jesus. But he's a king and he's coming back. Aber er ist König und er wird wiederkommen. And he's going to set things right. Und er wird Dinge wieder in Ordnung bringen. And we will be coming with him. Und wir werden mit ihm kommen. Now the question, I just want to look at a few things now. Und ich möchte jetzt ein paar Dinge betrachten. You can go back to that verse. You can go back to slide 9. This is Revelations 20. The rest of the dead did not come to life. Das ist jetzt Offenbarung 20, Vers 5. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig. That means the people, after we were gone and resurrected, das bedeutet, das sind die Leute, die nachdem wir entrückt wurden, there were still people being born. Da wurden immer noch Menschen geboren. Right. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were completed. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1,000 Jahre vollendet waren. This is the first resurrection. Dies ist die erste Auferstehung. The first resurrection is when Christ comes back in the clouds and we are resurrected. Die erste Auferstehung ist, wenn Jesus aus den Wolken wiederkommt und uns auferweckt. But there's a 1,000-year period here. Aber hier gibt's einen Zeitabstand von 1,000 Jahren. Six times it's mentioned. Und es wird sechsmal erwähnt. Blessed and holy is the one who has a part in the first resurrection. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. That's us. Das sind wir. Over these, the second death has no part. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt. The second death is eternal separation from God. Der zweite Tod ist diese ewige Trennung von Gott. The first death is your physical death. Der erste Tod ist dein physischer Tod. The second death is when you're separated from God forever. Der zweite Tod ist, wenn du von Gott für immer getrennt bist. They will be priests of God and Christ and will reign with him for 1,000 years. Sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1,000 Jahre. We will reign with Christ on the earth for 1,000 years. Wir werden mit Christus auf der Erde herrschen für 1,000 Jahre. That's what the Bible says. Das sagt die Bibel. We will be immortal. Wir werden unsterblich sein. Jesus will reign over the earth. Jesus wird über die Welt regieren. King David himself will reign over Jerusalem. König David wird über Jerusalem regieren. We will reign with Christ. Und wir werden mit Christus regieren. We will have immortal bodies. Wir werden unsterbliche Körper But haben. There will still be a whole world full of people who are mortal. Aber es wird noch eine ganze Welt voller Menschen geben, die immer noch sterblich sind. And who are reproducing children still. Und die immer noch Kinder bekommen. Now, this question about the 1,000 years is a discussion today. Und diese Frage über diese 1,000 Jahre ist immer noch eine Diskussion And heute. And I just want you to be aware of it. Und ich möchte nur, dass euch das bekannt ist. Whether we have the right view of it or not does not affect our spirituality necessarily. Egal, ob wir die richtige Ansicht haben, hat keinen Effekt auf unsere Geistlichkeit. But it can. Aber es kann. But doesn't have to. Aber es muss nicht so sein. Anyway, I want to talk about it. Aber ich möchte trotzdem darüber reden. Go to the next slide. I want to look at 4 views tonight. Ich möchte euch diese 4 Ansichten heute There's zeigen. There's more than this, but these are 4 basic views. Es gibt mehr als die, aber das sind die 4 hauptsächlichen Regarding Ansichten. Regarding this 1,000 years. Betreffend dieser 1,000 Jahre. And this 1,000 years is God restoring Israel. In diesen 1,000 Jahren geht es darum, dass Gott Israel wiederherstellt. As a kingdom. Als Königreich. David is reigning again. David wird nochmal regieren. And the whole world is being blessed through Israel. Und die ganze Welt wird durch Israel gesegnet sein. And God is ruling over the world through the nation of Israel. Und Gott wird über die ganze Welt durch die Nation Israel herrschen. And David is king again. Und David ist nochmal König in Jerusalem. Davon, in Jerusalem. And Jesus is king of this world. Und Jesus ist der König der Welt. This is called the millennium. Und diese 1,000 Jahre nennt man das Millennium. In Latin. Im Lateinischen. And I want now go to the next slide. I want to look at each one separately. Also ich möchte die einzeln zeigen. It's just a different views. Einfach nur die verschiedenen Ansichten. And don't get worried about these big words. I'll explain them. Und sorgt euch nicht wegen diesen großen Worten. Ich werde euch das erklären. Start with that last word, premillennialism. Also dieses letzte Wort, premillennialismus. That means bedeutet that's when you believe that Jesus comes back. Like we read it in Revelations 19. Das bedeutet, dass Jesus so wiederkommen wird, wie wir es gelesen haben in Offenbarung 19. He comes back before there's a 1,000-year reign in Israel. Bevor dieser 1,000-jährigen Herrschaft in Israel. And God restores the kingdom to Israel that he promised to Abraham and David. Und Gott nochmal dieses Königreich für Israel wiederherstellt, wie er es Abraham und David verheißen hat. Okay. So the kingdom is, and so it's called premillennialism. It's all about the second coming. The second coming comes before the millennium. Das zweite Kommen kommt vor diesem Millennium. Remember, the second coming is the main theme in eschatology. Und dieses zweite Kommen ist das Hauptthema in dieser Eschatologie. Now, post-tribulation means die Post-Trübsal, that you believe that Christ comes in the air. Bedeutet, dass Jesus kommt im Himmel for the believers für die Gläubigen after a great tribulation. Nach dieser großen Trübsalzeit. Go to the next verse and I'll explain that. Matthew 24:21. Matthäus 24, Vers Jesus 21. Is talking about end times events. Da spricht Jesus über diese Endzeitereignisse. He says, for then there will be a great tribulation such has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist. Unless those days had been cut short, no life would have been saved. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Now that has not happened on the earth yet. Das ist bisher noch nicht passiert auf der Some Erde. People believe it has. It has not happened yet. Manche Menschen glauben, es ist schon passiert, aber This es ist bisher noch nicht the passiert. Great tribulation. Das ist die große Drangsal oder Trübsal. You can read about it. It's Revelation chapter 6 all the way to Revelation 18. Du kannst es lesen. Es beginnt bei Offenbarung Kapitel 6 bis Offenbarung Kapitel 18. It's the worst time in human history. Das ist die schlimmste Zeit in der ganzen Menschengeschichte. It precedes Revelations 19. Es ist vor, also es geht darüber hinaus über Offenbarung 19. Where Jesus comes back and takes control of the world. Wenn Jesus zurückkommt auf die Erde und die Macht wieder einnimmt. There's a big debate. Da gibt's eine große Diskussion. God lets us go through this. ob Gott uns da durchgehen lässt. And then he comes in the clouds of the air for us after. Und dann kommt er in den Wolken des Himmels nach dieser Trübsalzeit. Or whether he comes before this. Oder ob er davor kommt. I'm a very firm advocate that he comes before. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass er davor kommt. I think I can give about 10 reasons why I believe that. Ich kann euch circa 10 Gründe sagen, warum ich daran glaube. And just very briefly. Und kurz zusammengefasst. When God judged Sodom and Gomorrah. Als Gott Sodom und Gomorra gerichtet hat, the angels told Lot, haben die Engel zu Lot gesagt, we cannot destroy the cities. Wir können diese Stadt oder diese Städte nicht zerstören. We cannot judge these cities, wir können diese Städte nicht richten, until you are out. Bis du draußen bist. It's such a picture. Und das ist so ein Bild. God does not judge unbelief with us right in the midst. Gott straft oder richtet nicht die Ungläubigen, wenn wir noch in ihrer Mitte sind. The great tribulation is to shake the world. Diese große Trübsal, das ist dann, wenn Gott die ganze Erde rüttelt und schüttelt. That is living in rebellion against God. Die ganze Welt, die in Rebellion und Unglaube gegen Gott lebt. Okay, next. This is called the pre-tribulation. Das ist die Prä-Trübsalzeit. Pre-millennialism. Prämillennialismus. That means we believe that Jesus comes in the clouds of the air before this great tribulation. Das bedeutet, wir glauben daran, dass Jesus aus den Wolken kommt vor Beginn der Trübsal. Either 3.5 years or 7 years. Da gibt es noch eine Unterscheidung vor diesen 7 Jahren, die sie andauert, oder nur in der Mitte ab nach 3.5 Jahren. Some people believe the tribulation is 3.5. Some people believe 7. Also okay, manche glauben, die Trübsal dauert 7 Jahre lang an. Manche glauben, es ist 3.5 Jahre lang. It's 7. Ich glaube, dass sie 7 Jahre and andauert Jesus comes before this. Und dass Jesus vor diesen 7 Jahren kommt. And und this word dispensational is a very important word to know. Wort Dispensation ist ein sehr wichtiges Wort. Go to the next slide. Dispensation is a biblical word that means age. Diese Dispensation bedeutet Zeitalter oder Alter. And the New Testament talks a lot about the age we're living in. Und das Neue Testament redet sehr viel über die Zeit, in der wir jetzt leben. Jesus said, I'll be with you till the end of the age. Jesus sagt, ich bin bei euch bis zum Ende des Zeitalters. And there's another age. Das heißt, es kommt ein neues Zeitalter. So we can see history either in 3 ages, 7, 4, or 7. Also wir können die Geschichte in 3 Zeitalter, in 4 Zeitalter oder in 7 Zeitalter sehen. After Adam and Eve sinned in the garden. Nachdem Adam und Eva im Garten gesündigt haben, everything changed. Hat sich alles verändert. Innocence was gone. Die Unschuld ist verloren gegangen. And there was no access to the tree of life. Es gab keinen Zugang zum Baum des Lebens. They entered into a different age. Und sie gingen in ein neues Zeitalter. In the age of conscience. In das Zeitalter des Gewissens. After the flood. Nach der Flut. Everything seemed to change. Hat sich wieder alles verändert. God said, you're not a vegetarian anymore, Noah, I want you to eat meat. Da hat Gott zu Noah gesagt, ich will nicht mehr länger, dass du als Vegetarier lebst, ich will, dass du Fleisch isst. Suddenly the animals were all wild. Auf einmal waren die Tiere wild. Then God brought Abraham. Dann hat Gott Abraham. I'm sorry. That was the age of government, right? Also das war das Zeitalter der Herrschaft. Noah was given he was given responsibility. Also Noah bekam die Verantwortung. The nations began. Die Nationen haben sich gefunden. That was an age. Wurden gegründet. Das war ein Zeitalter. And then God called Abraham. Dann hat Gott Abraham berufen. And an age of promise began. Und es begann ein Zeitalter der Verheißung. Which led into the nation of Israel. Das zur Nation Israel geführt hat. But Israel was in unbelief. Israel war im Unglauben. And God brought in the law. Und Gott hat deswegen ihnen das Gesetz gegeben. Another time. Noch ein Zeitalter. And then came grace. Und dann kam die Gnade. Jesus came. Jesus kam. The Bible says the law came by Moses, but grace came by Jesus. Also die Schrift sagt, dass das Gesetz durch Mose kam, aber die Gnade durch Jesus. When Jesus returns, wenn Jesus wiederkommt, a new age will begin. Wird ein neues Zeitalter beginnen. The age of the kingdom. Das Zeitalter des Königreichs. Now this is all fine and there's no trouble with this. Und das ist alles in Ordnung, da gibt's eigentlich kaum Schwierigkeiten. The problem is when you become a hyper dispensationalist. Das Problem ist nur, wenn du ein Hyperdispensationalist wirst. Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? Very practically speaking, it means this. Ganz praktisch gesprochen bedeutet das Folgendes. Your Christianity is limited to only the letters that Paul the Apostle wrote to the churches. Das bedeutet, dein Christsein wird allein nur von den Buchstaben bestimmt oder diese Briefe bestimmt, die Paulus seit den Gemeinden geschrieben hat. Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Ephesians, Colossians, these books, these Also Römer, 1. Korinther, 2. Korinther, Epheser, Philippa und so weiter, all diese Briefe. Das bedeutet Folgendes. Das bedeutet, dass Menschen dürfen keine Instrumente in der Gemeinde verwenden, weil es nicht in diesen Briefen vorkommt. Sie taufen nicht einmal, weil die Taufe kommt von einem anderen Zeitalter. They knew nothing from the Psalms. Sie nehmen nichts her von den Psalmen. Nothing from the Book of Revelations. Nothing except those few books. Nichts von dem Buch der Offenbarung, nur diese paar Briefe dazwischen. And they become extremely, extremely, extremely narrow. Und die werden ganz, ganz engstirnig. And that's a hyper-dispensationalist. Und das ist ein Überdispensationalist. Okay, let's go to the next one. Just so you know that. Nur damit du darüber Bescheid wirst. Now, post-millennialism. Dieser Post-Millennialismus. Remember, there's pre-millennialism. Also wir hatten einen Prämillennialismus. That means we believe that Jesus comes back in Revelations 19 before this thousand-year reign. So Prämillennialismus bedeutet, dass wir glauben, dass Jesus vor diesen tausendjährigen Herrschaft kommt. And that Jesus actually sets up the kingdom. Und dass Jesus dieses Königreich begründet. Postmillennialism believes. Postmillennialismus also glaubt, Jesus does not set up the kingdom, dass Jesus nicht dieses Königreich gründet, we set up the kingdom, sondern wir bauen dieses Königreich. And Jesus will come back after we set up the kingdom. Und Jesus kommt, nachdem wir dieses Königreich gegründet haben. This is a pretty popular belief. Und das ist ein sehr bekannter oder gut angenommener Glaube. It's quite a motivating belief, und es ist auch sehr motivierend, that we're gonna set the kingdom up, dass wir das Königreich aufbauen. And like I said, whether it's right or not, egal ob es richtig oder falsch ist, the issue is, are you ready? Die Frage ist, bist du bereit, to meet Jesus? Um Jesus zu begegnen. I have a hard time with this. Also ich tue mir sehr schwer damit, because 53 countries Christianity is illegal. Weil in 53 Ländern ist das Christensein illegal. About 100 to 200,000 Christians every year are being killed. Zwischen 100 und 200.000 Christen werden jedes Jahr getötet oder zu Tode gefoltert. Unbelievable torture going on right at this moment around the world. Also genau jetzt in dem Moment findet auf der ganzen Welt unglaubliche Folterungen and statt. It's 2000 years later. Und es sind 2000 Jahre später. And I have a hard time to believe that what we are experiencing in this room right now. Und ich tue mir sehr schwer damit, all das, was wir jetzt hier in diesem Raum erfahren. Every city in the world will experience on a large scale. Dass jede Stadt oder jedes Land auf dieser Welt das eben auch im großen Maßstab erfahren wird. North Korea, Saudi Arabia and all these countries. Nordkorea und Saudi-Arabien und all diese Länder. That we are going to expand Christianity. We are going to expand what is in this room to every nation. Dass wir eben das, was in dem Raum hier vorgeht, bis dorthin hinaus verbreiten. We should sure try. We're going to definitely. Wir sollten es versuchen. But I believe that Jesus is the one who will set the kingdom up. Aber ich glaube dran, dass Jesus derjenige ist, der dieses Königreich aufbauen wird. We will do our best. Und wir tun unser Bestes. But he comes back. Aber er kommt zurück. Now, one more. One more. This is amillennialism. Das ist Amillennialismus. Martin Luther believed this. Martin Luther hat daran geglaubt. So did John Calvin. Das ist genauso wie John Calvin. So did Zwingli. Und Joseph Zwingli. And it means there's no millennium. Es bedeutet einfach, es gibt dieses tausendjährige Reich nicht. It's a symbol. Es ist nur ein Symbol. That God will not restore back to Israel the kingdom. Dass Gott nicht dieses Königreich für Israel wiederherstellen wird. God doesn't have a plan for Israel. Gott hat keinen Plan für Israel. Israel is just one of the nations now. Israel ist jetzt einfach nur eine der Nationen. David's not going to reign in Jerusalem. David wird nicht in Jerusalem regieren. Jesus is not going to reign in Jerusalem over the earth one day. That's just all symbols. Jesus wird nicht in Jerusalem über die ganze Welt herrschen. Das sind alles nur so Symbole. We are the kingdom. Wir sind das Königreich. Now, let me just explain how this came about. Lass mich nur kurz erklären, wie man an diesen Glauben, wie dieser Glaube zustande kam. And then you can begin to formulate what you think you believe. Und dann kannst du beginnen zu formulieren, woran du glaubst. The question is, what did the first church believe? Die Frage ist, was hat die Urgemeinde geglaubt? Next verse. This is Acts 1, 6 and 7. Das ist Apostelgeschichte 1, Vers 6 und 7. The disciples are talking to the resurrected Christ. Die Apostel sprechen zum wiederauferstandenen Jesus. Jesus is back from the Christus. Dead. Jesus ist zurück aus den Toten. And they ask him this question. Und sie stellen ihm folgende Frage. Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel? Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? And he said to them, und er sprach aber it is not for you to know the times and the epochs which the Father has fixed in his own authority. Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Gewalt gesetzt very, hat. Very strong implication. Das ist ein sehr, sehr starker Ausdruck. That the kingdom is going to be restored. Dass das Königreich wiederhergestellt wird. Jesus didn't say. Jesus hat nicht gesagt. How long have I been with you? Wie lange war ich bei euch? Don't you get it? Versteht ihr es immer noch nicht? You don't get it. Ihr checkt es nicht. The church is now Israel. Don't you get it? Die Gemeinde ist jetzt Israel. There's no kingdom coming. That was all symbolic. Es gibt kein Königreich, das kommen wird. Das war nur symbolisch. He didn't say that. Er hat das nicht gesagt. He respected the question as an intelligent question. Er hat diese Frage als intelligente Frage respektiert. Now, the believers in the first century, the second century, the third century, the fourth century, the fifth and onward believed that the kingdom was going to be set up for Israel. Die Gläubigen vom 1. Jahrhundert bis zum 5. Jahrhundert haben daran geglaubt, dass dieses Königreich wiederhergestellt wird. Slowly, slowly, an amillennial thought came in. Und ganz langsam kam dieser Gedanke hinein, dass es kein Millennium geben wird. It's logical. Es ist logisch. Because it's like 600-700 years later. Weil es ist 600-700 Jahre später. And look at the Jews, they're scattered like the wind. Und schaut dir die Juden an, die sind vertrieben wie der Wind. Also it's like what's the possibility of Israel ever becoming a nation? Was ist die Möglichkeit, dass Israel jemals wieder eine Nation wird? Everybody hates them. They're the offscore of the world. Sie sind die Aussätzigen der Welt. And so this was a very logical thought. Und das war ein sehr logischer Gedanke. And coming into the Reformation, the 1600s. Und dann, als wir in die Reformation kamen, ins 17. Jahrhundert. John Calvin said, the thought of Israel becoming a kingdom is a fiction. Da hat John Calvin eben, oder Johannes Calvin gesagt, von wegen, dass die Wiederherstellung von Israel, das ist Fiktion. Martin Luther said the same. Martin Luther hat dasselbe gesagt. Zwingli said the same. Und Zwingli hat genau dasselbe gesagt. But in the 1700s, aber dann im 18. Jahrhundert, reformers like, not reformers, but revivalists like Jonathan Edwards, da haben so, nicht Reformatoren, aber so wiederbekehrte Christen, Erweckungschristen, in America, these great revivalists, Jonathan Edwards. They reflamed this thought of the kingdom. Die haben diesen Gedanken über dieses Königreich haben sie wieder Nahrung gegeben. Do you know why? Wisst ihr warum? Because they considered the United States of America. Weil sie die Vereinigten Staaten von Amerika the new Israel. Als das neue Israel betrachtet haben. And they really believed. Und sie haben wirklich geglaubt. That United States was called by God to replace Israel. Dass die Vereinigten Staaten von Gott dazu berufen sind, um Israel zu ersetzen. And that the call of America was to evangelize the world. Und der Ruf Amerikas, derjenige wäre, die ganze Welt zu evangelisieren. There were so many missionaries from America and England that went into all the world in those days. Deswegen gab es so viele Missionare aus Amerika und aus England, die in die ganze Welt hinausgingen. And they believed that they would establish the kingdom. Und sie haben geglaubt, dass sie dieses Königreich aufrichten werden. It was logical. Und das war logisch. We have this unbelievable opportunity, a new country, a Christian country. Wir haben diese unglaubliche Möglichkeit einer christlichen Nation, eines christlichen Landes. We have democracy and freedom to worship like we want. Wir haben eine Demokratie und Freiheit so anzubieten, wie wir es wollen. We are the new Israel. Wir sind das neue Israel. This is what God was thinking. Daran hat Gott gedacht. We're going to bring this into all the world. Wir werden das auf die ganze Welt hinaus verbreiten. Until something happened late in 1861. Bis etwas passiert ist in 1861. The Civil War. Der Bürgerkrieg. In America. 600,000 people died. 600,000 Menschen sind dabei gestorben. People were massacring each other. Und die Menschen haben sich gegenseitig massakriert. Pastors were taking their men into battle against pastors from the other side. Also Pastoren haben ihre Männer in den Kampf gegen Pastoren und ihre Männer auf der anderen Seite geführt. Pastors were calling their men to war. Pastoren haben ihre Männer zum Krieg berufen. In the name of God, on both sides. In den Namen Gottes auf beiden Seiten. The south and the north. Der Süden und der Norden. At the end of it all, 600,000 people are dead. Und am Ende von allem waren 600,000 Menschen tot. Pastors are coming back to their churches with one leg. Und Pastoren sind wieder in ihre Gemeinde gekommen mit nur einem Bein. One eye. Vielleicht nur noch einem Auge. Finger, die fehlen. Let's open our Bible. Lasst uns unsere Bibeln öffnen. We are the new Israel. Wir sind das neue Israel. Aha, wirklich. That's great. Großartig. We're going to bring our gospel into all the world. Wir bringen unser Evangelium in die ganze Welt. Peace and righteousness and faith. Friede, Gerechtigkeit und Glaube. And love. Und Liebe. We're going to bring it into all the world. We're going to go to Saudi Arabia and tell them how much we love each other. Wir bringen sie in die ganze Welt. Wir gehen nach Saudi-Arabien und erzählen den Menschen dort, wie sehr wir einander lieben. And you know what began to evolve? Und wisst ihr, was daraus entstand? This thought, der Gedanke, you know what? Jesus is the one who's got to do this. Dass die Leute angefangen haben zu verstehen, dass Jesus derjenige ist, der das machen muss. And this pre-millennial surge came back. Und diese Suche nach diesem Prämillennialismus ist wieder aufgetaucht. It's gonna be Jesus. Es muss Jesus It's not sein. Gonna be us. Es können nicht wir sein. In 1948, May 14th. Im 14. Mai 1948. 14, May 14th. 14. Mai 1948. Yeah. Israel becomes a nation. Wurde Israel wieder eine Nation. The greatest miracle of 2000 years. Das größte Wunder in 2000 Jahren. It's the only ancient country. Das einzige altertümliche Land, ever became a nation again. Das wieder eine Nation wurde. A miracle of God. Ein Wunder Gottes. Now we are living in this time. Und jetzt leben wir in dieser Zeit. We are not living in the times where the Jews were scattered everywhere. Wir leben nicht mehr in der Zeit, wo die Juden noch überall hin zerstreut waren. We're living in a time where it's absolutely almost predictable. Wir leben in einer Zeit, wo es wirklich schon vorhersagbar ist. They are in unbelief. Sie sind noch im Unglauben. And it was prophesied. Und das wurde prophezeit. And Jesus will come back. Jesus wird zurückkommen. Now we can go on, but I'm going to stop now. Wir können noch weitermachen, aber ich werde jetzt hier aufhören. I just want to go back to this one verse. Ich möchte zurückgehen zu diesem einen Vers. Let's go to slide 20 one more time. Slide 20. Little children, abide in him. Und nun Kinder, bleibet in ihm. So that when he appears, auf dass wir, wenn er geoffenbart werden, we may have confidence. Freimütigkeit haben. How do we abide in him? Wie können wir in ihm bleiben? Be honest with yourself. Sei ehrlich mit dir selbst. Be honest with others. Sei ehrlich mit anderen. And be honest with God. Und sei ehrlich mit Gott. That's how you walk in the light. So gehst du im Licht oder bleibst be im Licht. Be honest with yourself, with others and with God. Sei ehrlich mit dir selbst, mit anderen und mit Gott. That's how you walk in the light in chapter 1. So wirst du im Licht gehen. And let's live our lives with an eye on heaven. Und lasst uns unser Leben so leben mit einem Auge zum Himmel gerichtet. If you're in medical school, be the best student. Wenn du Medizin studierst, dann sei der beste Student. To the glory of God, be highly motivated. Für die Herrlichkeit Gottes, sei hoch motiviert. Even if you think he's coming back next month, so what? Pass the exam with the highest honors to the glory of God. Auch wenn du denkst, er wird nächstes Monat zurückgehen, schau, dass du das Examen mit der höchsten Punktezahl zu seiner Herrlichkeit bestehst. I'm gonna build by the grace of God the most awesome cellar. Zur Herrlichkeit Gottes werde ich diesen unglaublichsten Keller bauen. And if he comes back the day before the opening, und wenn er am Tag vor der Eröffnung zurückkommt, I will be happy, I put my heart into it. Dann werde ich froh sein, dass ich da mein Herz hineingesteckt habe. I will. And God will say, you know what? Thank you. Und Gott wird sagen, danke. Thank you for passing that test. Danke, dass du diesen Test bestanden Even though hast. You're not going to be a doctor because you're up here now. Auch wenn du kein Arzt sein wirst, weil du jetzt hier oben bist. I reward you for it. Ich werde dich dafür belohnen. Amen. Abide in him, so that we don't have to shrink back one day. Bleibt bei ihm, auf dass wir nicht beschämt werden eines Tages. Where am I? Wo bin ich? We're in the clouds. Wir sind in den Wolken. Look. Schau. Wow. There's Jesus. Da ist Jesus. Oh my God, it's him. Oh mein Gott, er ist es. I'm so happy. Ich bin so glücklich. How are you? Wie schaut's bei dir aus? Oh, yeah, right. Ja, das ist toll. Okay. What's wrong okay. with you? Was ist falsch bei dir? Oh my gosh. Mein Gott. Do you know how I was living down there? Weißt du, wie ich gelebt habe? Come and meet Jesus. Kommt, gehen wir Jesus begrüßen. Vielleicht später. Hey, come over and meet me. Hey, komm. Okay, a little later. Ein bisschen später. Literally, we will shrink away. Wir werden von ihm zurückweichen, because we're ashamed the way we lived weil wir uns schämen der Art und Weise, wie wir jetzt Let's gelebt have a great haben. Year. Amen. Lasst uns ein großartiges Jahr haben. Live in the light. Love his word. Lebt im Licht und liebt sein Wort. Honor the purposes of God. Ehre die Absichten Gottes. Put some worship music on. Get the radio off. Come on. Leg ein bisschen Anbetungsmusik auf und schalte das Radio ab. Du musst nicht nochmal Mick Jagger zuhören. Worship music. Come on. Live on purpose in the purpose. Etwas Anbetungsmusik. Lebt dein Leben für einen gewissen Zweck oder in Jesus' name. Jesu Name. Okay, went a long time tonight, but it's a big subject. Es hat so einige Zeit gebraucht, aber es ist ein großes Thema. Forgive me in Jesus' name. Vergib mir in Jesu Namen. Okay. Does anybody here know who Mick Jagger is? Weiß jemand, wer Mick Jagger ist? Okay. So, Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Jesus, We want to stay in this love relationship with you. Jesus, wir wollen in dieser Liebesbeziehung mit dir bleiben. So that when you return, we want to just jump in your arms and we're weeping for joy like we saw in the clip. Auf das, wenn du zurückkommst, wie in deine Arme springen und vor Freude weinen, wie wir es in diesem Video gesehen haben. And that's not hard. Und das ist nicht schwer. It's just living and walking with you daily. Es bedeutet einfach nur, täglich mit dir zu leben und mit dir zu gehen. And being really honest. Und ehrlich zu sein. With ourselves. Mit uns selbst. Being honest with our brothers and sisters, our friends. Ehrlich mit unseren Brüdern, Schwestern und unseren Freunden zu sein. Speaking the truth in love. Die Wahrheit in Liebe auszusprechen. And being honest with you. Und ehrlich dir gegenüber zu sein. And you promise that if we walk in the light. Und du hast versprochen oder verheißen, wenn wir im Licht gehen. That we will have fellowship with one another. Dass wir dann Gemeinschaft miteinander haben werden. And that the blood of Jesus cleanses us from all sin and all unrighteousness. Und dass das Blut Jesus uns von aller Sünde und aller Ungerechtigkeit reinwäscht. So thank you that you took care of the sin issue. Danke, dass du dich des Sündenproblems angenommen hast. You paid for it in full. Du hast vollständig dafür bezahlt. And all we need to do is really remain in your love. Was wir tun müssen dabei ist, in deiner Liebe zu bleiben. And if we have this love relationship with you. Und wenn wir diese Liebesbeziehung mit dir haben. And we don't let our hearts be taken by idols here on this earth. Und wenn wir unser Herz nicht verführen lassen von Götzen in dieser Welt. Then we will rejoice when you return. Dann werden wir uns darüber freuen, wenn du zurückkommst. And let us be like the faithful servants. Lasst uns wieder treue Knecht sein. Who are just faithful in what you called them to do. Der einfach treu ist in dem, wozu du ihn berufen hast. If that means being a mom. Wenn das bedeutet, Mutter zu sein. If it means being a good worker. Oder ein guter Arbeiter zu sein. If it means being a great friend. Oder ein guter Freund zu sein. Whatever you have called us to do and to be, let us be found faithful. Wozu du uns auch immer berufen hast, was wir tun und sein sollen, dann lass uns bitte darin treu sein. And God, it's all about hearing those words. Und Gott, es geht nur darum, diese Worte zu hören. Well done. Gut gemacht. Well done, my faithful and true servant. Gut gemacht, mein treuer und wahrhaftiger Knecht. And Jesus, we really want that. Und das wollen wir. And Jesus, we ask also that you make us supernaturally natural evangelists. Und wir bitten dich, Jesus, dass du uns übernatürlich natürliche Evangelisten aus uns machst. Like that we would take advantage of this training. Dass wir dieses Training in Anspruch nehmen. And that we'd really learn to represent you, to be your ambassadors here on the earth. Und dass wir wirklich lernen, dich zu repräsentieren und deine Botschaft hier auf der Erde zu sein. That you make us bold. Dass du uns mutig machst. That you help us to say, can I pray for you, to a stranger. Dass wir wirklich auch zu Fremden hingehen und fragen, ob wir für sie beten dürfen. And yeah, Lord, we want to burn for you. Herr, wir wollen für dich brennen. Thank you. Thank you that you will do it. You will do it in us. Danke, dass du es machen wirst in uns. And through us. Und durch uns. If there's somebody here tonight. Wenn heute Abend jemand hier ist. And you don't know where you would go if you died. Und du weißt nicht, wo du hinkommen würdest, wenn du stirbst. God loves you. Gott liebt dich. Jesus died on that cross. Jesus starb an dem Kreuz for you, für dich, so that God could give you heaven as a gift. Dass Gott dir den Himmel als Geschenk geben kann. The Bible says, to as many as received him, die Bibel sagt, so viele ihn angenommen haben, he gave the authority to become children of God. Denen gab er die Autorität oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Have you ever received him? Hast du ihn jemals angenommen? You can do it tonight, du kannst es heute Nacht through machen, a simple prayer. Durch ein einfaches Gebet. Would you pray with me? Würdest du mit mir beten? Say these words. Sprich diese Worte. God in heaven. Gott im Himmel. I receive you. Ich empfange dich. I receive Jesus. Ich empfange Jesus. As my savior. Als meinen Retter. As the Lord of my life. Als den Herrn meines Lebens. I receive you. Ich empfange dich. Forgive me my sin. Vergib mir meine Sünde. All the things I've done. All die Dinge, die ich getan habe. That have hurt other people. Wo ich andere Menschen verletzt habe. All, the stupid, wrong things, all diese dummen, falschen Dinge, die ich getan selfish, habe, die selbstsüchtig waren, forgive me, vergib mir and cleanse me. Und reinige mich. I want to be with you when I die. Ich möchte bei dir sein, wenn ich sterbe. Can you say those words? Kannst du diese Worte sprechen? Very quietly, God, forgive me. Ganz still einfach nur, Gott, vergib mir. I want to receive the gift of eternal life. Ich möchte die Gabe des ewigen Lebens empfangen. Come into my life. Komm in mein Leben. Jesus. Jesus. Can you say those words? Kannst du diese Worte sagen? Come into my life. Komm in mein Leben, Jesus. One more time. Noch einmal. Come into my life, Jesus. Komm in mein Leben, Jesus. Amen. Amen.